Mit 8 plötzlich Pharao. Die Lugals hielten sich für die größten Männer überhaupt. Lugal Zagesi von Umma prahlte sogar damit, er herrsche über die ganze Welt. Aber das war Blödsinn. Im Rest der Welt hatte niemand je von den Sumerern und den Lugals gehört. Dort lebten die Menschen noch in kleinen Gruppen als Jäger und Sammler oder in Dörfern und Städten, wo die Entscheidungen gemeinsam und nicht von einem Lugal getroffen wurden. Doch es gab auch noch andere Königreiche, ein jedes mit einem starken Mann an der Spitze. Mehr als 1000 Kilometer westlich von Sumer lag ein ganz besonders großes Reich: Ägypten. Die Könige des alten Ägypten nennen wir heute Pharaonen. Damals waren die Pharaonen die mächtigsten Männer der Welt. Heute kennt man nur noch ein paar von ihnen, der Rest ist in Vergessenheit geraten. Oder hast du je von Pharao Neferkasukar, Pharao Schepseskaf oder Pharao Neferikare gehört? Nein? Sei froh, dass sie das nicht mehr mitbekommen. Sie wären bestimmt tödlich beleidigt. Zu Lebzeiten haben sie nämlich alles daran gesetzt, um ruhmreich in Erinnerung zu bleiben. Aber vielleicht sagt dir der Name Tutanchamun etwas. Tutanchamun wurde schon mit 8 Jahren Pharao. Wie man in dem Alter König werden kann, fragst du dich? Im alten Ägypten konnte dir das passieren, wenn du Sohn eines Pharaos warst und dieser früh starb. Tutanchamun selbst hat auch nicht lange gelebt. Mit ungefähr 18 ist er gestorben. Interessanterweise ist er nicht deshalb in Erinnerung geblieben, weil er einen wichtigen Krieg gewonnen oder eine große Pyramide gebaut hat, sondern weil Archäologen seine Mumie in einer prachtvollen Schatzkammer entdeckt haben. Wenn Pharaonen starben, wurden ihre Körper sorgfältig getrocknet, einbalsamiert und mumifiziert. Dann wurde die Mumie bestattet. In einer pompösen Grabstätte, die mit Gold und Juwelen nur so vollgestopft war. Die Pharaonen lieferten sich einen richtigen Wettstreit um das prunkvollste Grab, denn jeder wollte der Nachwelt möglichst lange in Erinnerung bleiben. Das Problem? Die Grabstätten waren alle so prächtig und enthielten so wertvolle Schätze, dass sie sehr gern ausgeraubt wurden. Tutanchamun hat in seiner kurzen Lebenszeit nicht viel Großes geleistet. Deshalb bekam er nach seinem Tod auch nur ein relativ kleines Grab, an einem entlegenen Ort, wo kein anderer Pharao begraben werden wollte. Das Grab war so weit ab vom Schuss, dass kein Grabräuber es je gefunden hat. Und deshalb lagen die Mumie und alle Schätze noch unberührt darin, als moderne Archäologen es schließlich entdeckten. Falls du jemals nach Ägypten reist, kannst du die Mumie dort besichtigen. Tausende Jahre nach seinem Tod ist Tutanchamun also überraschend berühmt geworden. Im Gegensatz zu Schepseskaf oder Neferikare, deren Namen kaum noch jemand kennt. Manchmal brauchst du einfach ein bisschen Glück, um berühmt zu werden.